Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Mittelschule. 1. Wie schaut bei Ihnen ein gewöhnlicher Schultag aus? Die Werktage sind bei uns immer gleich, eintönig und überstrukturiert. An Schultagen klingelt mein Handy um 6.30 Uhr. Ich brauche eine halbe Stunde, um mich zurechtzumachen. Ich trinke erstmal einen Kaffee und frühstücke schnell, gewöhnlich Müsli mit Joghurt. Nach dem Duschen und Zähneputzen ziehe ich mich an. Dann geht es ab in die Schule. Der Unterricht fängt um 8 an. In der Regel habe ich 7 Stunden. Danach wird schnell was gegessen. Zweimal die Woche habe ich Handballtraining und donnerstags eine Nachhilfestunde in Geschichte. Die restliche Zeit widme ich dem Lernen. In der 12. Klasse gibt es ja viel zu lernen. Um 10 falle ich dann gewöhnlich todmüde ins Bett. 2. Wie ist der ideale Lehrer für Sie? Der ideale Lehrer für mich in Stichworten. Männlich, Mitte 30, charmant und clever. Er muss streng und autoritär sein, auch wenn es der Mehrheit der Schüler nicht unbedingt gefällt. Herablassend darf er aber nicht sein. Doch er hält eine gewisse coole männliche Distanz. Und natürlich muss er imstande sein, unsere Sprache zu verstehen. Sonst kann er mit jungen Leuten nicht auskommen. Das gegenseitige Vertrauen zwischen ihm und der Klasse ist von höchster Bedeutung. Dies ist aber nur möglich, wenn er seine Schüler wirklich kennt. 3 Kontaktstunden die Woche sind dafür jedoch nicht genug. Daher sollte der ideale Lehrer vorzugsweise Klassenlehrer sein. 3. Stimmt es, dass Lehrer ein typischer Frauenberuf ist? Nein, den Eindruck habe ich nicht. Ich kann zwar nicht für andere Gymnasien sprechen, aber in unserem lehren fast mehr Männer als Frauen. In Grundschulen dürften überwiegend Lehrerinnen unterrichten. Und es hängt ganz gewiss auch vom Unterrichtsfach ab. In naturwissenschaftlichen Fächern sind Männer vielleicht stärker vertreten. Bei Sprachen gibt es bei uns in der Schule eine ausgeglichene Geschlechterverteilung, was ich sehr gut finde. Englisch wird in der Klasse von einer Frau unterrichtet, die Lektoren sind aber Männer. Für Ausspracheübungen ist das von Vorteil. Was noch typisch ist, dass Jungs und Mädchen getrennt Sportunterricht haben, mit jeweils gleichgeschlechtlicher Lehrkraft. 4. Welche Folgen hat Mobbing für eine Klassengemeinschaft? Mobbing in der Schule kann negative Folgen für die ganze Klasse haben. Wichtig ist, dass offen über dieses Phänomen gesprochen wird. So können zwischenmenschliche Probleme leichter gelöst werden. Andernfalls kann es keine gute Klassengemeinschaft geben. Opfer werden isoliert, haben Schulangst, fangen an, die Stunden zu schwänzen und ihre schulische Leistung fällt ab. Und das Schlimmste, das schwindende Selbstwertgefühl von denjenigen, die ausgegrenzt werden. Mädchen bilden kleinere Gruppen. Kommt jemand mit seiner Clique nicht zurecht, kann er die Gruppe wechseln. Bei Jungs ist es schwieriger. Wer von Jungs gemobbt wird, wird von der ganzen Klassengemeinschaft gemobbt. 5. Wie sieht eine typische Mathestunde an Ihrer Schule aus? Auch wenn Mathe nicht zu meinen Lieblingsstunden gehört, muss ich sagen, dass sie bei uns immer spannend ist. Ich muss da völlig konzentriert sein, damit ich den Faden nicht verliere. Eingeschlafen bin ich in der Mathestunde noch nie. Wir fangen damit an, dass jemand an die Tafel gerufen wird, um die Hausaufgaben anzuschreiben. Dann gibt es gewöhnlich eine Kopfrechenphase mit kurzen Aufgaben, die uns motivieren und zum Thema hinführen sollen. Dann wird das Thema der Stunde erarbeitet. Darauf folgen verschiedene Übungen, mit deren Hilfe das Gelernte gefestigt werden kann. Wenn wir was nicht verstanden haben oder nicht mitschreiben konnten, können wir am Ende der Stunde noch Fragen stellen.